Liebe ist überhaupt gar nicht das, was immer alle denken, was Liebe ist. Denn was man auf den ersten Blick denkt, wenn man an Liebe denkt, das ist eigentlich Verliebtsein. Und Verliebtsein ist nichts anderes als Angst oder dann das Fehlen der Angst. Erst hat man Angst, weil man Angst hat, dass man die Person nicht mehr wieder sieht, dass sie einen nicht mag. Diese ganze Angst, Nervosität und das ist eigentlich auch nur, man will dahin. Angst ist eigentlich auch nur ein Aktionspotenzial. Und Liebe ist dann, wenn man es dauerhaft schafft, dass diese Angst weggeht und dass man sich ein Versprechen gibt, dass man zusammen seine Eltern beerdigt, dass man Dinge kauft, die man gar nicht kaufen will, aber man muss sie kaufen, weil man zusammen ist, auch wenn man lieber eigentlich was anderes hätte. Und dann kauft man sich das manchmal auch, das ist auch schon okay, das kann man trotzdem machen, trotz der Liebe oder auch gerade deswegen. Und dann muss man einfach auch mal die Haare von einer anderen Person halten, wenn sie kotzt. Auch wenn sie vielleicht gerade aus der Disco kommt und mit jemand andersrum geknutscht hat. Das ist auch Liebe. Liebe ist, dass man sich gegenseitig wäscht, wenn der eine nicht kann, weil er vielleicht ganz schlimm krank ist oder sonstige Sachen. Und Liebe, das ist einfach fucking harte Arbeit, ihr Idioten.